Nee, also das Modul ist wissenschaftlich arbeiten, also das Modul 1, glaube ich, ne? Genau. Und es geht letztendlich darum, ja, zu lernen, wie man Hausarbeiten schreibt. Und das Thema ist halt soziale Ungleichheit als großer Oberbegriff. Und wir haben uns zu dem Thema halt letztendlich die Frage gestellt, ob Migranten, was natürlich auch ein großer Überbegriff ist für ganz viele unterschiedliche Leute, aber ob es generell Anzeichen dafür gibt, dass das deutsche Gesundheitssystem einfach nicht auf die unterschiedlichen Bedürfnisse von vielen unterschiedlichen Kulturen zurechtgeschnitten ist und wie die Probleme aussehen. Also welche Probleme auftreten. Ja. Okay. Genau, das war ja schon die Anleitung. Okay, also laut und deutlich sprechen, dass wir das hinterher auch gut verstehen können. magst du dich vielleicht kurz mal vorstellen, so dein Name, dein Alter und seit wann du in Deutschland wohnst? Also ich bin 1981 geboren, 1994, am 24.08. kam ich nach Deutschland. Und zwar ja, erstmal mit meiner Schwester und mit meinem Vater. Also wir sind politische Flüchtlinge gewesen und die ganze Familie war nicht halt, die ganze Familie konnte nicht zusammen nach Deutschland einreisen. Die Situation in Deutschland, also erstmal als junges Mädchen hat man ja, also ich bin ein gesundes Kind gewesen, da hatte ich keine Probleme mit dem, in dem Sinne. Was Schwierigkeiten ergeben hat, zum Beispiel in meiner Familie war da irgendwie die Szene, die müssen gemacht werden und so. Das ist natürlich, wird hier ein großes Wert auf die Szene gelegt, was die dann halt Sanas Versorgung hatten wir im Dorf nicht, wo wir hergekommen sind, oder überhaupt ärztliche Versorgung war da schon schwierig. Ja, also das, was das ich in den ersten Jahren in Erinnerung habe, dass sie alle andauernd zum Kieferorthopäden müssen, zum Zahnarzt müssen, ich musste das Gott sei Dank nicht. Mhm. Und ansonsten habe ich da jetzt nicht so viel Erinnerung daran, bis meine Mutter gekommen ist. Meine Mutter hatte eher mehr Schwierigkeiten gehabt mit ihrer Gesundheit oder hat immer noch. Bei ihr kann man auch, bei ihr denke ich heute im Nachhinein, dass es auch vieles psychosomatisch war, dass mein Vater und wir hier waren, dass sie ihre Kinder nicht sehen konnte einige Jahre, die ist erst später mit den Kindern dazugekommen. Wir sind halt große Familie, ich habe 7 Geschwister. Ich bin auch die älteste von 7, von den 8 Kindern. Und bei ihr, also sie war hier und dann fing sozusagen diese Abenteuer mit dem Ärzten an. Sie musste immer zu den Ärzten, sie war, fühlte sich immer krank, hatte immer etwas, aber meistens konnte man halt nicht herausfinden. Man wusste nicht, was sie hat und man hat andauernd ihr Medikamente aufgeschrieben. Also sie hat andauernd Tabletten genommen. Mein Vater ist auch jemand, der auf dem Schulmedizin wirklich sehr traut. Also wenn die Ärzte das sagen, dann muss es so sein. Wie gesagt, im Nachhinein denke ich heute, oder sage ich auch heute, dass vieles wirklich psychosomatisch war. Das ist natürlich alles, was auch da in unserem Heimatland bedingt war, dass mein Vater da verfolgt wurde und dass sie mit den Kindern halt alleine war. Ansonsten, also zu mir persönlich kann ich nicht so viel sagen mit meinen Begegnungen mit den Ärzten. Also wenn ich mal im Krankenhaus war oder mit meiner, ich habe auch eine kleine Tochter, oder mit meiner Tochter im Krankenhaus war, kam ich immer gut zurecht. Und ich fand die Versorgung auch immer, also ich fand die Leute sehr nett. Die hatten meistens, würde ich sagen, immer wenig Zeit gehabt. Aber es war schon eine freundliche Atmosphäre, würde ich sagen. Aber was wir halt ein Problem hatte mit meiner Mutter, wie wir das erlebt haben, da muss halt immer jemand mit, der Deutsch sprechen konnte. Sie kann nicht Deutsch, sie kann nicht schreiben und lesen. Da hast du immer das Problem gehabt, dass immer irgendjemand mitgehen musste, ob von den Kindern oder mein Vater halt. Und das ist halt schwierig, dass man... Also wenn du Glück hast, arbeitet irgendwo auf der Station eine Krankenschwester, die Türkisch kann oder Kurdisch kann. Wir sind Kurden. Und dann, das wird für meine Mutter, würde Türkisch auch nichts bringen, weil sie dann sie auch kein Türkisch kann. Also diese sprachliche Barrieren, dass sie halt da sind. Ich weiß nicht, wie man das überwinden kann. Natürlich man könnte natürlich bei Personaleinstellungen gucken, dass man halt Menschen mit Migrationshintergrund einstellt. Und dass die halt auch die Sprache, also dass sie wirklich dann die Sprache können. Aber meine Schwester ist ja selber Krankenschwester und sie hat es immer genervt, dass sie dann irgendwie gerufen wurde, dass sie dann halt, dass sie über in den ersten Jahren, dass es halt sie immer übersetzen musste. Ich weiß nicht, was sie dann nachher, sie arbeitete im Klinikum, ich weiß nicht, wie sie, was sie dann nachher für eine Regelung hatten. Auf jeden Fall hatten sie geguckt, wie viele Krankenschwestern im Klinikum gibt, die türkisch, kurdisch oder, weiß nicht, jugoslawisch sprechen können. Von den anderen Nationalitäten habe ich jetzt nicht die große Ahnung. Und dann gab es, glaube ich, sowas wie einen Bereitschaftsdienst. Da wusste man, auf welche Station die sind. Und wenn man sie wirklich brauchte, hat man angerufen. Und dann sind sie dahin gegangen und haben da halt übersetzt. Mhm. Also das ist jetzt, was ich von meiner Familie höre. Und ansonsten noch eine Schwester von mir, ist auch Krankenschwester. Also wir haben zwei Krankenschwestern in der Familie. Die arbeitet im Elisabeth-Krankenhaus. Und die sagt dann, die ist, glaube ich, im OP arbeitet sie, glaube ich. Die ist da halt nicht, da musste sie nicht so viel jetzt übersetzen in dem Sinne. Aber als sie auf der normalen Station gearbeitet hat, da hat sie halt auch immer die Übersetzungstätigkeiten genommen. Also ich denke manchmal, das ist auch extra Arbeit für die. Dass sie noch extra leisten müssen halt. Und die sagen halt, die haben immer gesagt, es macht denen halt Spaß, wenn sie den Leuten helfen können, wenn sie da, weil sonst würde man halt einfach viel nicht verstehen. Und dann immer, du kennst doch unsere Frauen oder die kurdischen Frauen, die sagen immer, mir tut alles weh. Ich habe überall Schmerzen. Dann, das bringt dir nichts, wenn dem deutschen Arzt sagt, ich habe überall Schmerzen. Oder alleine, wenn man mich mal gefragt hat, können Sie definieren, was für Schmerzen sind, dann geht das auch schon ins Detail mit der Sprache. Und wenn man die Sprache nicht so gut kann, kann man halt einfach nicht definieren, was für Schmerzen das man, wie sich das fühlt, wie man das spürt oder wie man, da gibt es halt immer Begriffe, da habe ich mir auch gesagt, okay, ja, das Kind sagt, die hat Ohrenschmerzen oder die hat das Bauchschmerzen. Ich kann Ihnen aber nicht sagen, jetzt kann die Schmerzen jetzt nicht beschreiben oder wenn es auch mit meiner Tochter war, die hat das auch gesagt, mir tut alles weh, dann sollte ich hier halt fragen, was das für Schmerzen sind und so. Dann denke ich manchmal auch, ja, okay, da hat die Sprache auch mal Grenzen, weil man dann selber nicht hier groß geworden ist. Und die Sprache nicht so gut kann. Und gerade, ich glaube, wenn man im Krankenhaus sich wirklich ausdrücken will oder wirklich auf sich aufmerksam machen will, weil die kommen und dann zu Stippvisite, die sind schnell da, dann sind sie wieder weg. Und dann die Krankenschwester, die machen halt auch von Zimmer aufräumen bis die kleinste Versorgung, bis zu halt, dann haben sie nicht so viel Zeit, um zu reden. Ja, wie geht es Ihnen denn heute oder was? Wie fühlen sie sich? Das wird zwar gefragt, aber du merkst auch, dass sie gleich auf dem Sprung sind, weiter müssen. Und dann denke ich mir immer, okay, wenn man sich nicht wirklich ausgewählt ausdrücken kann und nicht genau sagt, was man möchte und wie man das möchte, ist einfach, landest eben, also wenn du im Krankenhaus bist, habe ich immer gedacht, du bist dann ausgeliefert. Also schon so unsicheres... Unsicheres Terror ist das, ja. Fühlst du dich nicht so... sicher. Also ich habe immer gesagt, okay, ich habe mich, wie gesagt, ich persönlich nicht, aber als ich immer mit meiner Tochter da war, habe ich gesagt, okay, du kriegst das so hin, aber eigentlich hat dir das was erzählt, was das Kind hat, aber du hast nicht verstanden und du hast irgendwie, manchmal denkt man auch, jetzt fragst du es nach, fragst du es nicht nach. Mhm. Dann denkt man, okay, wenn sie das so schnell reden und so erzählen, ja. Vielleicht müsstest du das können, habe ich am Anfang gedacht, vielleicht bist du dumm, dass du das nicht kannst oder hat was mit der Sprache zu tun. Mittlerweile denke ich, nee, das ist einfach eine Art von denen, das ist eine natürlich medizinische Sprache, das ist nicht darauf gelegt, dass wir alle das verstehen. Und da geben sie, glaube ich, einfach nicht so viel, ich würde jetzt den Ärzten nicht sagen, dass sie nicht so viel Mühe geben, weil Krankenhaus ist nun mal eine totale Institution und die haben eigentlich viel, viel zu machen, viel, viel einzugeben in irgendwelchen Akten, unserem Rechner. Die haben wenig Zeit und dann denke ich, okay, es muss was sich an den Strukturen verändern, Strukturen vom Krankenhaus. Es kann nicht sein, dass du im Krankenhaus reinkommst und deine Würde vor der Tür legen musst und dass du dich einfach ausgeliefert fühlst den Medizinern. Und da muss halt müssen viele Gespräche stattfinden, auch viele Strukturen, denke ich mal, muss man darüber nachdenken, was für ein Gesundheitssystem brauchen wir, was für ein Krankenhaus brauchen wir, wie soll das funktionieren, wie kann da die menschliche Würde einfach auch, dass der Mensch als Ganzes gesehen werden und nicht halt einfach nur dann ein Objekt, die da jetzt lügt und halt diese Schmerzen, das muss jetzt irgendwie repariert werden, dann kann es wieder gehen, weil meistens, glaube ich, vielen Leuten würde es einfach mal gut tun, wenn sie einfach mit ihrem Arzt ein langes Gespräch reden würden. Auf jeden Fall. Ja. Und dass sie einfach nicht nur Medizin kriegen. Ja, das ist ja tatsächlich so ein bisschen akkord. Und ja. Ne, wird da halt abgehandelt sozusagen. Aber hast du das schon mal erlebt, dass irgendwie durch einen Kommunikationsfehler oder durch ein Missverständnis, bei der Sprache jetzt zum Beispiel oder so, ein Behandlungsfehler entstanden ist oder naja, die Medikamentengabe falsch war zum Beispiel oder so? Das kann ich euch, also ich persönlich habe das nicht erlebt. Als meine Mutter operiert worden ist, ist halt ein Kommunikationsfehler gewesen, dass mein, ich glaube manchmal mittlerweile denke ich, das war kein Kommunikationsfehler, das gehört, ist einfach im Krankenhaus meistens so, die sagen, ja, die und die Person, also halt zum Beispiel Frau Öztürk wird halt um 10 Uhr operiert. Und dann wird sie doch nicht um 10 Uhr operiert, dann ist sie um 11, um 12 immer noch nicht da oder um 14 Uhr. Und mein Vater geht davon aus, okay, die haben gesagt, sie wird um 10 Uhr operiert. Oh, die Deutschen sind immer schön ordentlich und diszipliniert und das ist, haben, die haben einfach ihre also Strukturen und so. Und das, der glaubt dann da dran und dann wartet er, wird draußen verrückt, rennt alle Türen an und sagt, warum kommt meine Frau? Es kann nicht so eine schwere OP gewesen sein. Und es ist mittlerweile nachmittags um 16 Uhr, wo ist denn meine Frau? Oh. Und dann sagt man ihm, ja, Herr Öztürk, Ihre Frau wurde ne, nicht um 10 Uhr operiert, sondern erst später. Oh. Und ich denke mal, er hat sich noch getraut zu fragen, er kann die Sprache auch, jemand, der die Sprache kann und sich nicht traut und einfach sich völlig verlässt, wäre bestimmt draußen, also ich weiß nicht, was denn der Mensch gemacht hätte. Wenn es nicht auch nicht artikulieren könnte, hätte es vielleicht einfach gewartet oder gedacht, dass irgendwas ist mit dem Angehörigen. Weil so lange kann sowas nicht dauern. Wie war das damals? Also 94 bist du mit Geschwistern? Mit einer Schwester mit einer und, mit meinem Vater gekommen. Mit deinem Vater. Und du bist die Älteste, sagst du ja. Und habt ihr die Möglichkeit gehabt, euch auf eure Flucht oder eure Migration einzustellen? Also gab es vorher die Möglichkeit, ein paar Brocken Deutsch zu lernen? Oder war das schon so ein radikaler Unterschied? Also heute bist du zu Hause und morgen bist du in einem Land, das kennst du gar nicht. Hm. Und auch kein einziges Wort so. Also wir haben uns, wie gesagt, wir konnten uns jetzt auch nicht monatelang vorbereiten, das musste schon alles schnell gehen und geheim laufen sozusagen. Es ging dann halt auch einfach darum, dass halt mein Vater ausreisen kann und wir kommen halt mit, weil gerade Sommerferien sind und wir kommen nach 3 Wochen auch wieder zurück. Mhm. So war das gedacht. Und wir sind auch irgendwo, wir sind auch von der Hauptstadt aus geflogen, nicht jetzt direkt vom kurdischen Gebiet, da er halt auch da nicht so ein bekannter Mann war. Er war eher im kurdischen Gebiet bekannt. Und dann gab es überhaupt keine Vorbereitung. Also wir kamen hier an, wir konnten, also meine Schwester und ich konnten wirklich kein Wort Deutsch. Überhaupt nicht. Und wir konnten, und wir haben, also ich habe heimlich immer gehofft, hoffentlich bleiben wir hier. Mhm. Ich wollte nicht da unten also bleiben. Und ich wusste auch, wenn wir bleiben, mein Vater wäre an der Reihe. Er würde ermordet werden, weil die Leute, die ihm am nahesten waren, wurden ermordet. Dann wusste man halt, er ist an der Reihe. Mhm. Ich habe halt insgesamt immer gehofft, dass wir hier bleiben, aber als wir dann hier waren und sich entschieden hat, okay, wir bleiben hier, und da haben wir Asylantrag gestellt und dann, das war schon ein Problem, wo man überhaupt nicht, dieses Asylverfahren war überhaupt nicht eingestellt auf Kinder. Also überhaupt keine psychosoziale Beratung und sowas. Du wurdest dann, das war für mich manchmal, denke ich, schon traumatisierend. Das war in Frankfurt und das ist so ein versifftes, gelbes Gebäude gewesen, riesengroß, da sah aus wie ein Kasern und drumherum Stacheldrahtzäune. Also, wie so ein Knast. Ja, genau, Stacheldraht war oben drauf, das ist auch dieses, also, und das ist dann halt auch die Wände halt, okay, du denkst, du willst hier Asylantrag stellen, damit du in Deutschland bleiben kannst, und wie du da behandelt worden ist, dann habe ich schon mit knapp 15 gemerkt, du bist nicht willkommen. So kann es nicht gewollt sein. Und wurde ich von meiner Schwester getrennt. Mein Vater war zu dem Zeitpunkt nicht bei uns. Wir haben bei meiner Tante gelebt, 1,5 Jahre. Und da wurde ich von meiner Schwester getrennt. Wir wurden unterschiedlich verhört. Und um zu gucken, abzugleichen, ob wir wirklich die Wahrheit sagen, das wurde auch aufgenommen. Man hat uns gesagt, es wird aufgenommen, aber es wurde nicht um unsere Erlaubnis nicht richtig. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass es gefragt wurde. Es saß da ein Dolmetscher da. irakischer Kurde. Wir wussten auch nicht, okay, man hat uns gesagt, er ist Dolmetscher, der arbeitet hier mit uns mit, also arbeitet hier für uns. Da wussten wir auch nicht, ob er es einfach alles richtig übersetzen kann. Mhm. Ich habe jetzt auch keine Kopie von diesem Verhör gekriegt. Mhm. Meine Fingerabdrücke wurden abgenommen, also da hat man auch nichts gefragt. Fotos von mir wurden gemacht. Ich habe die Fotos im Nachhinein, Jahre später, in der Gesamtschule gesehen, wo ich war. Das hätte ich, glaube ich, die Akte auch nicht sehen dürfen, aber irgendwie hat die Sekretärin das da so gelassen, dass ich da dran gekommen bin. Also jetzt denke ich mal, medizinische Versorgung ist ja wirklich nicht nur Medikamente aufzuschreiben oder Schulmedizin. Da hat man für uns nichts gemacht und wir waren Kinder. Also das war überhaupt keine Versorgung da, kein Pädagogen, kein Psychologen, kein Pädagogen, da hat keiner mit uns geredet, was das mit uns ausgemacht hat. Mhm. Und dass ich die ganzen Jahre immer wieder geweint habe, also ich musste mich ja nur an die Situation erinnern, wie wir gekommen sind und wie es da war, da fing ich an immer zu weinen. Oder wenn wir in der Schule erzählt haben, warum wir gekommen sind, also da wurden wir völlig alleine gelassen. Es gab Lehrer, die schon ein bisschen Ahnung hatten, mit uns sprechen konnten, aber meistens wurden wir auf uns alleine gelassen. Mhm. Und ich denke mal, das wäre ja nicht normal, dass man dauernd immer geweint hat. Mhm. Das war schon ein Trauma und ja. Wann sind dann deine restlichen Geschwister und deine Mutter nach Deutschland gekommen? Also, und wo kamt ihr nochmal her? Also aus dem Irak oder aus der Türkei? Aus der Türkei. Mhm. Wir sind Kurden aus der Türkei. Wie gesagt, ich war dann nach 1,5 Jahren kamen 3 Geschwister von mir. Und 1,5 Jahre später, also insgesamt nach 3 Jahren war die Familie komplett. Dann kam meine Mutter mit dem mit den jüngsten 3 Geschwistern. Und so im Vergleich, falls du das beurteilen magst und kannst, hast du das Gefühl, dass eure Erfahrungen, die ihr in der Zwischenzeit hier in Deutschland gemacht habt, dem Rest der Familie geholfen hat, also bei dem Asylantrag? Oder ich nehme ja mal an, dass die Familie dann im Rahmen dieser, wie nennt man das noch? Familienzusammenführung. Genau. Nach Deutschland gekommen sind. Und also Asylantrag von meiner Schwester und von mir wurde abgelehnt. Mein Vater wollte halt, wie gesagt, er hat immer mit dem Gedanken gespielt, irgendwie zurückzugehen. Er wollte keinen Asylantrag stellen, weil er wollte auch nicht in irgendeinem Asylantenheim landen. Mhm. Wie gesagt, der war im Ort, wo wir herkommen, oder in der Region, hat er schon was zu sagen gehabt und er wusste ja, was ein Asylheim bedeutet. Der wollte halt nicht, aber nachdem unsere abgelehnt wurde und wir gesagt haben, wir wollen aber hier bleiben als Kinder, wir gehen jetzt nicht zurück und meine Mutter wollte auch hierher, da haben wir ihn halt überredet, die Familie, die hier lebt, und da hat er also einen Antrag gestellt. Und er, wie gesagt, ihm bei uns im kurdischen Gebiet, der für Menschenrechtsorganisationen gearbeitet hat, ist sein Asylantrag innerhalb von 3 Monaten anerkannt worden. Das war auch ziemlich schnell, also für damalige Zeit hat man schon jahrelang noch versucht, es war halt nicht so schnell, einen Asylantrag durchzukriegen. Mhm. Und er hat auch nur einige Zeit in Asylheimen gelebt. Da ist er auch gut zurechtgekommen, da er auch schon vorher Deutsch konnte, hat er auch den Leuten da immer wieder geholfen. Hat er immer so ein bisschen Asylberatung gemacht und das hat er auch im Nachhinein gemacht. Und dann war es klar, als er bei ihm anerkannt wurde, dann hat er uns zu sich genommen und dann konnten wir über ihn als hier bleiben und die ganze Familie konnte nachgeholt werden. Das heißt, vorher habt ihr getrennt gelebt in Deutschland? Genau, eine Zeit lang haben wir getrennt gelebt. Und als sein Asylantrag anerkannt wurde, da konnte er sozusagen über meinen Vater Bleiberecht hier beantragen. Mhm. Da haben wir auch den türkischen Pass gekriegt, also keinen Asylpass. Mhm. Weil er halt anerkannt wurde, da haben wir Kinder halt keinen Asylantrag gestellt. Mhm. Und wir konnten auch nach einigen Jahren wieder zurück in die Türkei einreisen. Okay. Das ist zwar vielleicht ein bisschen weg vom Thema, aber genau, ich glaube, wir schneiden das dann einfach zusammen. Mich würde trotzdem noch mal interessieren, wenn es da sozusagen unterschiedliche Status gab. Also ihr seid eingereist und habt nicht sofort einen Asylstatus bekommen. Mhm. Kannst du dich erinnern, ob es damals Situationen gab, wo ihr krank wart oder euch krank gefühlt habt oder vielleicht mit dem Gedanken gespielt habt, oh, jetzt mal so ein Arzt wäre nicht schlecht. War das möglich? Kam das für euch in Frage oder war das aufgrund der Lebenssituation sowieso in dem Moment total unwichtig, weil es andere Sachen gab, die einfach Priorität hatten? Also wie meine Tante hat uns, mich und meine Schwester natürlich zum Kinderarzt gebracht, aber wo du jetzt fragst, kann ich mich daran erinnern, er hat auch, sie hat damals gesagt, ja, man weiß jetzt nicht, was mit euch ist, der Status ist unsicher, aber wenn ihr was habt, dann bezahlen wir das halt privat. Das hat auch, natürlich für mich war ein Eindruck, ja, du lebst jetzt bei deiner Tante, wenn du noch was hast, musst du das privat bezahlen. Das ist, man fühlt sich, also ich habe mich immer in dem Moment schlecht gefühlt, weil ich dachte, die muss schon jetzt hier für uns sorgen. Aber ich glaube, der Kinderarzt hat damals gesagt, die sind gesund und so, und wenn die was haben, dann machen wir das halt so. Irgendwie konnten sie das, glaube ich, regeln. Mhm. Also, weil wir waren auch hier normal angemeldet bei meiner Tante. Mhm. Und es war halt klar, dass wir einen Asylantrag stellen, weil, wie gesagt, sonst wäre das ja total unmöglich gewesen, hier zu bleiben. Diese Visum, es war ja für 3 Monate nur, diese Gästevisum oder halt... Genau, und nach 3 Monaten musst du mal gucken. Und da haben wir auch den Asylantrag gestellt. Mhm. Und sobald man Asylantrag hat, also so einen Status, dann muss man auch versorgt werden, medizinisch. Ja, also das war dann möglich, mit dem Status war möglich. Ja. Aber als wir als Besuch, genau, die ersten 3 Monate waren wir, das war ja als Besucher, da waren wir hier. Ja, das weiß ich nicht, was da war, aber ich glaube, meine Tante meinte, wenn ihr irgendwas habt, dann bezahle ich das privat. Mhm. Es ist möglich, hat sie gesagt. Okay, daraus geht auch hervor, also ihr als Kinder, also ihr seid ja sozusagen Besuch gewesen, ne? Dein genau. Vater hat ja direkt bei der Einreise einen Asylantrag gestellt, wenn ich das richtig Er ist auch einfach, wir sind alle mit einem Gästevisum, also wir wurden eingeladen von seinen Freunden, wir sind alle als Besucher hier reingekommen. Okay, und dann vor Ort hat dein Papa dann nach einem Jahr erst einen Asylantrag gestellt. Okay. Wir hatten erstmal einen Asylstatus, die Kinder. Der hat es immer bleiben, also der hat... Der war in Österreich, dann in der Schweiz. Mhm. Der war auch nicht die ganze Zeit in Deutschland. Musst du auch gar nicht beantworten, falls das vielleicht auch zu privat ist. Es war in unterschiedlichen Ländern, um halt sozusagen legal sich jeweils in dem Land aufhalten zu können, weil wenn du sagst, 3 Monate Besuchervisum, nach 3 Monaten müsste man sich ja dann überlegen, Visum verlängern oder ausreisen oder keine Ahnung, was es da für Möglichkeiten gibt, dann noch legal offiziell in einem Land zu bleiben. Also waren das die Gründe, warum er auch in die Schweiz und andere Länder ist? Oder? Also wie das rein gesetzlich war damals, das kann ich dir jetzt nicht sagen, aber er hat es immer wieder versucht, auch Er hat, wie gesagt, hat immer versucht, eine Arbeit zu finden, damit er keinen Asylantrag stellen muss. Das war für ihn halt schlimm. Er wollte keinen Asyl beantragen. Und da er auch Freunde hatte und auch Publikationen veröffentlicht hatte mit diesen Freunden halt. Und da hat er halt, glaube ich, immer geguckt, dass er vielleicht einen Job kriegt, dass er vielleicht über die Freunde irgendwie hier bleiben kann. Mhm. Und dass er wirklich am Ende keinen Asylantrag stellen muss. Als er in Deutschland zurückkam, war aber klar, er muss jetzt einen Asylantrag stellen. Mhm. Ich glaube, der hatte auch einen kann sein, dass er wirklich halt auch illegal war in Deutschland. Mhm. Ich kann mich im Nachhinein wirklich nicht mehr an alles erinnern, aber es war halt schon so, dass wir, also er war nicht zeitweise nicht sehr lange hier, hat uns zwar gesehen, aber musste immer wieder weg. Könntest du natürlich recht haben, dass er halt in Österreich und in der Schweiz war vielleicht. Ja, dass er bei Freunden bleiben durfte, man kann ja die Leute hier einladen. Also, und wenn du das Blöde wäre für seine Freunde auch gewesen, nach jetzigem Gesetzlage ist so, wenn die Leute einlässt und die bleiben doch hier und stellen Asylantrag, musst du für die ganzen Kosten aufkommen. Ich weiß jetzt nicht, wie das 94, 95, 96 war. Deswegen einladen auch viele Leute keine, wenn sie nicht sicher sind, Leute hierher ein, also mit diesem Visum. Das kriegt auch nicht jeder. Also ich würde keine kriegen. Man muss wirklich selbstständige Arbeit. Man muss das beweisen, dass man was verdient. Mhm. Sonst kann man die Leute nicht einfach hier einladen aus bestimmten Ländern. Okay, genau. Ich glaube, die Frage erledigt sich zwar, aber ich stelle sie jetzt trotzdem mal. Das heißt, fahrt ihr hin und wieder nach Hause? Mhm. Ja? Ja. Also das ist schon möglich? Das ist schon möglich. Bei mir war es schon seit 3 Jahren möglich. Und ich muss ehrlich sagen, nachdem ich die ersten Jahre mit meiner Tochter da war, und wie erlebt habe, wie da die Gesundheitsversorgung ist, weil als ich immer wieder hier war, dachte ich, Gott, bin ich froh, dass ich in Deutschland bin. Weil in der Türkei ist es erst seit dieses Jahr gesetzlich möglich, wie das im Praktischen aussieht, weiß ich nicht, dass jedes Kind bis zum 18. Lebensjahr Recht auf gesundheitliche Versorgung hat. Okay. Aber vorher war es halt so, in den letzten Jahren, du hast im Eingang im Krankenhaus gewartet und wenn du nicht das Geld bezahlt hast, kamst du nicht rein. Und wenn auch dein Kind gestorben wäre oder wenn es auch verblutet hätte, du kamst nicht rein. Wow. Und hier habe ich halt erlebt, wenn ich hatte einmal einen schweren, also da ging es mir nicht gut, da bin ich zum Klinikum und da hat man mich sofort behandelt, da wurde alles gemacht. Und nachdem ich mich gut gefühlt habe und noch vorbei war, hat der erst nach der Krankenkasse, nach der Karte gefragt. Mhm. Mhm. Also der Versicherungskarte. Und vorher war einfach ich als Patient. Ja. Spielte die Hauptrolle und nicht, ob ich bezahlt habe oder nicht. Ich frage mich auch immer, wenn man beim Arzt, fragen sie schon nach Versicherungskarte, beim Kinderarzt oder selber. Dann denke ich mir schon, auch, okay, was macht man, wenn man sagt, okay, ich habe keine Versicherungskarte und ich bin krank. Mhm. Ob man da wirklich dann versorgt wird oder nicht. Oder man ist illegal, weil das macht auch nicht jeder Arzt. Es gibt Ärzte, die Illegale hier behandeln und die setzen damit wirklich ihre Lizenz, ihre Zulassung aufs Spiel. Dann denke ich mir, einerseits denke ich, okay, Notaufnahme, stehst vom Krankenhaus, wirst behandelt, oh, super toll, die Bundesrepublik. Dann ist man froh, dass man hier ist. Wenn ich das natürlich mit, ich meine, ich habe jetzt keinen Vergleich zu skandinavischen Ländern, da sind sie natürlich viel, viel weiter als wir hier. Aber wenn ich den mit dem Land vergleiche, wo ich herkomme, da denke ich, wow, ist schon eine Verbesserung. Mhm. Aber jetzt frage ich mich auch, was ist, wenn ich wirklich da vorne stehe oder wenn ich jemanden habe, der aus der Türkei kommt, ist hier ein Bekannter, Verwandter, der Asylantrag gestellt hat oder nicht gestellt hat, der wirklich illegal ist, wenn er wirklich mal krank wird und ich gehe zum Arzt. Mhm. Was macht der Arzt? Da fragt man sich halt wirklich, wie das dann, wie weit das mit dem gesundheitlichen Versorgen ist, wenn immer noch, wir wissen auch, dass es über hunderte tausend illegale Menschen in Deutschland leben. Jetzt kann ich den genauen Zahlen nicht sagen, es sind auf jeden Fall, glaube ich, über 200, 300.000. Nicht genau sagen, es ist halt letztendlich eine Dunkelziffer. Eine Dunkelziffer und die Kinder müssen, also man, rein von Menschenrechten hier würde man sagen, die Kinder haben Recht auf eine Versorgung, gesundheitliche. Und dann denke ich mir, okay, wie viele Ärzte werden da bereit, wirklich zu helfen? Ich glaube, es gibt Ärzte, die diese Engagement zeigen und trotzdem die Leute behandeln, aber ich würde sagen, bundesweit, es müssen ganz wenige sein. Ich denke mal, wenn die Ärzte auch noch so, dass wenn sie so Privatärzte sind oder wenn das halt deren Praxis ist oder sagen sie eigene Herr sind, dann können sie auch sagen, ne? Ich habe gerade Gedanken darüber, ob Ärzte gibt, die sagen, mir ist scheißegal, was die Krankenversicherung jetzt sagt, ich behandle die Leute, das mache ich auf meinen Kosten oder keine Ahnung. Dann bezahle ich halt die Medikamente oder dann nehme ich halt keine, also wird der auch nicht bekommen, weil die Menschen dann nicht haben, ist ja. Ja, ja. Sehr viele reiche Flüchtlinge haben wir nicht in Deutschland. Ich glaube, das gibt andere Länder, wo sie sich dann aussuchen, die Leute mit dem Geld, wenn sie ihre Land verlassen. Das ist ja auch eine bestimmte Elite dann immer. Ja. Und ich glaube nicht, dass sie gerade die Bundesrepublik aufsuchen. Wenn ich zusammenfassen kann, also das Kurs mit meiner Mutter kann ich halt, wo sie wirklich, die hatte immer andauernd mit dem Ärzten was zu tun, dass die Sprache sehr wichtig ist. Dass die Sprache sehr wichtig ist, dass man auch mal gucken muss, es können halt einfach auch viele Frauen aus dem kurdischen Gebiet, die über 40 sind, auch nicht schreiben und lesen. Dass man da irgendwie einfach das verbessern müsste. Dass man halt auch denen das so weit erklären kann, dass sie es auch einfach verstehen. Weil die sind ja halt, vielleicht kann auch nicht jeder normale deutsche Bürger verstehen, was der Arzt sagt, aber die meisten können nur mal schreiben und lesen. Da kann man nachgucken oder nachfragen und diese Leute können einfach nicht nachfragen. Das sind einfach diese Barrieren da. Die sprachliche Barriere, weil man sich schämt und wenn man nicht überhaupt nicht schreiben und lesen kann, Analphabeten ist, da ist die Schamgrenze noch mal viel höher. Da schämt man sich ja wirklich viel mehr. Die meisten, die ich kenne, die sagen nicht freiwillig, oh, ich kann nicht schreiben und lesen. Und da müsste auf jeden Fall die gesundheitliche Versorgung verbessert werden. Und bei Leuten, die man weiß, okay, die sind Flüchtlinge gewesen, wenn sie so einen Hintergrund haben, dass man auch wirklich denkt, es könnte viel psychosomatisch sein. Und dass einfach nicht die Leute mit Medikamenten vollstopfen. Und da kommt halt die nächste Hürde, wir haben einfach in Kassel zum Beispiel, erst gerade im Klinikum eine Psychologin, die Türkisch sprechen kann. Eine einzige. Sonst hast du mal Beratungsstelle für türkische Frauen und Mädchen und so, da können sie halt, ist eine Beratungsstelle, aber da können sie halt dich nicht therapieren oder so. Wir haben einfach, ich weiß nur, dass in Göttingen und Marburg jemand da ist, aber in Kassel haben wir einfach jetzt sonst neulich eine. Das wurde auch über Mail überall hingesendet, das ist ein Mailverteiler, da ist man froh, dass eine Frau da ist. Und dann so langsam effizient umzugehen. Also man kann Bedarf ja nicht ignorieren. Das würde ja Probleme mit sich bringen, die wahrscheinlich noch viel teurer sind, als wenn man versucht, sich den Problemen sinnvoll zu stellen. Und therapeutischer Bedarf ist auf jeden Fall da. Also an viele Menschen, insbesondere Frauen auch, die leiden sehr darunter. Dass sie in einem Land leben, dass sie oder leben müssen und dass sie nicht klarkommen, dass sie halt einfach mit niemand darüber, wenn sie, also die haben einfach Schmerzen, das sind Phantomschmerzen. Das ist jetzt, der Körper ist ja, biologisch ist der Körper, diese Ärzte sagen ja, es ist ja nicht nur meine Mutter, ich habe das im Verwandtschaftskreis auch. Die Ärzte sagen, sie haben nichts. Gehen sie nach Hause, sie haben nichts. Aber die Leute, diese Frauen haben trotzdem Schmerzen. Das sind meistens Frauen, die ich kenne, die haben trotzdem Schmerzen. Da muss halt die gesundheitliche Versorgung auch in die, also in diesem Punkt muss da, muss geguckt werden, was macht man da. Es müssen vielleicht wirklich viel mehr Leute, die Türkisch und Kurdisch können oder also auch natürlich andere Sprachen, wenn ich mir denke, aus ex-jugoslawischen Ländern oder jetzt aus Afghanistan, die dann auch wirklich die Leute da in der Hinsicht versorgen können. Zu berücksichtigen. Also erste Ansätze gibt es da ja sozusagen schon, aber halt tatsächlich nicht so ausreichend. Also die Bundesregierung hat zum Beispiel auch gemerkt, dass sie da was machen muss und auf was du vorhin schon angesprochen hattest, das System quasi strukturell zu verändern und dementsprechend auch... Das fängt schon beim Bildungssystem an, wenn das Bildungssystem so ungerecht ist. Ja. Es haben nun mal Menschen, mit Kinder mit Migrationshintergrund oder Arbeiterkinder in Deutschland keine Chance. Und Medizin zu studieren, das ist eine Elite. Und wenn es fängt ja schon bei Bildungssystem an, also so ein ungerechtes Bildungssystem, da kannst du auch nicht, kannst einfach nicht Medizin studieren als einfacher Arbeiterkind oder als Migrantenkind, der erstmal die deutsche Sprache lernen muss. Da hast du von Anfang an schlechte Startchancen. Da denke ich manchmal auch, wir brauchen wirklich viel mehr Ärzte mit Migrationshintergrund, auch die wirklich die Sprache können. Auch dem ja, die Generation wird hoffentlich kommen, es wird aber trotzdem ein ganz, das wird ein kleiner ist Anteil sein. Es wird die ganz kleine Minderheit sein. Und es werden auch trotzdem die Leute sein, wo die wirklich, ich kenne natürlich Ärzte, die mit Migrationshintergrund, aber das sind meistens Perser. Die sagen nicht mal, dass sie Iraner sind, das sind Perser. Und das war nun mal eine kleine Elite, die da aus diesem Land damals rausgekommen ist. Und die sind nun mal hier, die sind hier geboren schon. Und die Eltern sind Ärzte gewesen. Da hörst du immer wieder, okay, wenn ich einen Medizinstudent höre, dann, oder jemand, der sagt, okay, ich studiere in Göttingen Medizin, oder man hört es mit, entweder sind das Afghaner oder Iraner. Also die sagen selber, wir sind Perser oder Iraner halt. Ah ja. Das ist eine bestimmte, meistens ist es bestimmt, also ich kenne wenig türkische Ärzte. Es gibt schon ein paar, aber meistens haben sie in der Türkei gelernt, sind sie später hier rübergekommen oder weil es überhaupt anerkannt wurde. Ich kenne zwei, drei. Ja, ich kenne ehrlich gesagt gar keinen. Also das ist jetzt auch mehr so, wie sagt man jetzt so, die Flüchtlingspolitik anguckt oder die Migrationspolitik. Da gibt es ja auch diese Tendenz, irgendwie die gut ausgebildeten Ausländer immer schön rein so. Und die irgendwie bedürftig sind und die Fürsorge benötigen, die möglichst lange und weit draußen halten. Also das ist ja bewiesen, dass Asylzahlen jetzt richtig zurückgegangen sind in den letzten Jahren. Und da wird wirklich gezielt geguckt. Wen lassen wir in diesem Land? Wenn wir Einwanderungsland sind, so sagen die Politiker, dann gucken wir, wen wir auch ins Land lassen. Aber wie gesagt, wenn ich wirklich gut ausgebildet bin, dann komme ich nicht nach Deutschland. Gibt es andere Länder, wo ich dann hingehe? Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Also... Da wird man sich auch überlegen, so sehr willkommen fühlt man sich dann nicht hier. Ja, zumal irgendwie die Vorteile damit auch nicht wirklich groß sind. Ne? Also man hat deswegen dennoch kein Recht, irgendwie sein Leben lang in Deutschland zu leben. Also so nach dem Motto, solange wir dich brauchen, darfst du kommen und wenn wir dich nicht mehr brauchen, kannst musst du gehen. Also das ist da eine Art und Weise, mit Menschen umzugehen. Wer lässt sich das gefallen? Gerade wenn jemand weiß, hey, ich bringe Wissen mit, was ihr... Zu deiner konkreten Situation kurz zurückzukommen, du hast ja gesagt, du hast eine Tochter. Ja. Genau, und bei der Wahl deines Frauenarztes, hast du da aus religiösen Gründen jemanden gewählt, der deine Sprache beherrscht, aus deinem Land kommt? Ich habe einen Frauenarzt, nicht mal einen Frauenärztin. Okay, also gar kein Problem sozusagen. Für mich war es kein Problem, aber ich weiß, dass für einige Frauen ein Problem ist. Sie suchen sich dann Frauenärztin. Insbesondere, ich glaube, in Kassel haben wir keine Frauenärztin, die Türkin ist. Ich kenne keine, noch nie gehört. Aber die suchen meistens dann Frauen, aus religiösen Gründen. Aber ich habe einen Frauenarzt. Okay, das wird sich natürlich dann halt, also auch die konkrete Situation, wenn du jetzt heute krank werden würdest, quasi, was du... was dir spontan einfällt zu unternehmen, du würdest wahrscheinlich einfach zum Arzt gehen oder so. Also wenn ich heute krank werde. Beziehungsweise natürlich auch von den Leuten, die du kennst sozusagen. Also wenn ich jetzt heute krank werde, was meine ersten Schritte wären, wenn ich mich jetzt krank fühle. früher habe ich ja, wie gesagt, dann, das ist auch was mit der Familie zu tun, Papa, der Schulmedizin schwört, wäre ich sofort zum Arzt gerannt. Da geht, wenn man sich krank fühlt, geht man zum Arzt. Mittlerweile denke ich, okay, gucke ich mal, dass ich irgendwie homöopathisches Mittel mir hole von der Apotheke und das mit, irgendwie mit das Hausmittel kuriere. Ich werde Gott sei Dank nicht so oft krank. Aber bei meiner Tochter zum Beispiel habe ich auch irgendwann mal festgestellt, wenn sie sich schlecht fühlt, gehe ich wirklich zum Arzt. Ich kann auch Eltern nicht verstehen, die Kinder mit Fieber zu Hause lassen und sagen, nee, wir gehen jetzt nicht zum Arzt, versuchen das irgendwie selber zu regeln. Aber bei den Ersten bin ich jetzt mittlerweile vorsichtig, sage immer wieder, solange es nicht nötig ist, bitte kein Antibiotikum oder keine Penicillin. Also das hat sich bei mir schon eine Sichtweise weiterentwickelt. Aber ich, wie gesagt, wenn ich denke, mir geht es wirklich schlecht, dann suche ich sofort einen Arzt. Auch für meine Tochter mache ich das auch. Wie unterscheidest du da? Also was ist für dich akut und nicht akut? Also wenn das Kind wirklich zwei, drei Tage Fieber hat und man kriegt das mit normalen Hausmitteln oder was weiß ich, Wadenwickeln oder einfach mit viel Trinken und sowas. Also bei Fieber bin ich da wirklich sehr vorsichtig. Bei Fieber gehe ich, glaube ich, nach dem zweiten Tag schon hin. Wieso? Was ist Fieber für dich Besonderes? Also ich kenne das halt, es hat vielleicht was mit dem Hintergrund zu tun. Wir haben in der Türkei viele Kinder gehabt, die wegen dem Fieber Kinderlähmung gekriegt haben. Okay. Das ist, ich meine, viel ist auch relativ in der Wissenschaft, aber wenn das ein, zwei Mal im Dorf vorgekommen ist und du hast nur mal ein Kind mit Lähmung gehabt, das erschreckt einen. Ja. Und das mit dem, dass Kinder 40 Grad Fieber noch ertragen können, dass das nicht so schlimm ist, das habe ich erst hier gehört. Okay. Auch natürlich von vielen, beim Fieber bin ich da wirklich vorsichtig, oder sie hat einmal Verdacht auf Fieberkrampf gehabt. Es war wirklich eine Woche im Krankenhausaufenthalt, war schlimm. Also als Mutter, dass du ein Kind da hast, die wirklich die Fieber hochgeht, und die Ärzte haben auch im Krankenhaus 3-4 Tage gebraucht, um Fieber unter Kontrolle zu kriegen. Oder sie kriegt sehr, sehr schnell Mandelentzündung. Und da hilft nun mal auch keine homöopathische Mittel, wenn du richtig veralterte Mandelentzündung hast. Und da musst du halt Antibiotikum nehmen. Also ich bin eher jemand, der doch dann zum Arzt geht. Versuchst du mal mit Homöopathie, wenn es klappt. Also versuch es schon, und wenn es nicht klappt, dann denke ich, okay, jetzt musst du zum Arzt. Okay. Und stellst du trotzdem Unterschied fest zwischen dir und deiner Tochter? Also wenn es um die Gesundheitsversorgung geht, kannst du da Unterschiede machen? Ich glaube, mit mir bin ich eher hart im Nehmen noch. Okay. Und mit Kind, dann denke ich mir, okay, dann gehst du halt vielleicht einmal zu Füßen zum Arzt. Dann bist du da und dann sagt er, wenn sie nicht hat oder wenn das ein Husten ist und die Lunge ist in Ordnung und so, dann gehst du wieder nach Hause halt. Ja. Ich gehe erst, wenn wirklich mehr, dann denke ich, okay, es geht jetzt nicht mehr. Mhm. So viel Erkältungstee kannst du nicht mehr trinken, dass du das wegkriegst, okay. Dann gehst du halt hin. Hat die Arztsuche lang gedauert, jetzt auch in Bezug auf deine Tochter zum Beispiel, so in der Anfangszeit, oder wie mal schlechte Erfahrungen gemacht, als du zu irgendeinem Arzt gegangen bist, oder hattest du jetzt schon von Anfang an als junge Mutter, damals auch nicht so viel wissend über das Versorgungssystem, Gesundheitssystem, habe ich einfach den nächsten Arzt in der Nähe gesucht, den nächsten Kinderarzt. Also im Krankenhaus, auch nach der Geburt, die können da keine Ärzte empfehlen, das dürfen sie halt nicht. Also als ich nach Kassel umgezogen bin, habe ich wirklich gefragt im Krankenhaus oft, ja, wir kommen gerade von Hamburg und da hatten wir einen Kinderarzt, das war jetzt okay, aber in Kassel kenne ich niemanden, können Sie mir nicht keinen Kinderarzt empfehlen, als sie krank war. Die hatte noch keinen Kinderarzt und wir waren im Krankenhaus, konnten wir uns keine Empfehlung machen. Das dürfen wir nicht, haben sie gesagt, sie müssen das selber ausprobieren. Und dann fragt man halt rum, und dann, die guten Ärzte sind leider sehr schnell besetzt und du musst auch in deinem Gebiet zum Kinderarzt gehen. Am Ende haben wir uns am Amtsstern für den Kinderarzt entschieden, der auch früher mein Kinderarzt war für 1-2 Jahre, weil ich von Kassel weg war, einige Zeit. Okay. Und dann habe ich mir gedacht, okay, passt, du bist sowieso nicht sehr oft krank. Dann haben wir wirklich den nächsten Arzt genommen. Aber weil, als ich jetzt im vorderen Westen umgezogen bin, ich wohne jetzt nicht mehr in der Nordstadt, und da war ein Arzt, wo alle gesagt haben, der ist sehr gut und so, da sind wir halt hin, haben so, nee, wir sind voll sozusagen. Wir können sie nicht annehmen. Ich wohne hier, ja, aber es geht halt nicht. Und hast du das geglaubt, also dass das der Grund ist, oder hast du... Also die Kleine war auch krank, die hatte wieder mal Fieber. Ich habe gesagt, die Kleine ist auch krank, hat Fieber. Dann haben wir gesagt, ja, wie viel und seit wann und so. Und die hat die uns wirklich nach Hause geschickt. Also ihr wart direkt auch schon... Ich war in der Praxis davor, dass ich mich nicht daran erinnert habe jetzt. Ich stand wirklich davor. Die haben uns... Der Arzt hat uns überhaupt nicht gesehen. Mhm. Der wusste auch nicht, dass wir draußen warten. Mhm. Und die... Wie heißen die denn? Die Arzthelferin, ja. Die hat uns nach Hause geschickt. Gehen Sie zu Ihrem alten Kinderarzt, haben die gesagt, dass es auch nicht so akut ist und so. Es war irgendwie wieder Winter und es lief da wieder rum, bisschen Fieber, Durchfall. Es ist halt ein Kinderkrank, ist halt so. Wir haben gerade viele Kinder mit diesen Symptomen. Gehen Sie zu Ihrem alten Kinderarzt, haben die gesagt. Und ich dachte, okay, wenn du im vorderen Westen wohnst, dann nimmst du halt einen Arzt da. Da wohnt halt ein anderes Klientel, da vielleicht sind die Ärzte auch besser. Keine Ahnung, die war auch so ein bisschen blauäugig von mir, aber wir sind da weiterhin bei unserem Kinderarzt geblieben, hier am Amstern. Wie du es mit Ärzten so im Allgemeinen hältst, also dazu haben wir hier formuliert, einmal hast du einen festen Arzt oder feste Ärzte oder wechselst du auch häufiger, weil du kannst ja auch Unterschiede machen, je nachdem, wie du für dich mit Ärzten umgehst und wie du für deine Tochter damit umgehst. Und dann noch, genau, wie du auf die Ärzte kommst, zu denen du gehst oder wie du auf sie gekommen bist. Also da bist du ja eben schon mal so ein bisschen drauf eingegangen. Aber vielleicht erstmal so, was dich persönlich angeht, also damals und heute, dann kannst du dich erinnern, nach welchen Kriterien du damals einen Arzt ausgesucht hast. Oder wie du überhaupt dich für einen Arzt entschieden hast? Also als ich ganz jung war, neu nach Deutschland gekommen bin, da hatte ich hier überhaupt keine Chance. Also konnte ich überhaupt nicht fragen. Da hat die, was die Eltern entschieden haben, oder da ist man halt hingegangen. Und das war halt immer so der nächste Arzt in der Nähe. Also es haben tatsächlich deine Eltern entschieden? Ja, also mit 14, 15, 16 haben die noch. Also es war der Arzt meiner Eltern, der Hausarzt, und der Kinderarzt, der nächste in der Nähe ist. So halt immer so. Ja. Und dann mein Vater immer auf alle Ärzte, also auf den Schulmedizin hört und vertraut, dann war kein Problem. Okay. Also als ich dann selber geguckt habe, und dann habe ich halt schon Leute in der Nähe, die wohnen, gefragt. Also zu welchem Arzt geht ihr denn oder was könnt ihr empfehlen? Freunde, andere Familien. Aber hier in der, also hier, als ich hier in der Nähe gewohnt habe, in der Nähe von Uni, habe ich mich auch für den nächsten Hausarzt in der Nähe entschieden. Da geht man halt hin, aber ich habe den, nach dem ersten Eindruck meinte ich, es ist okay. Aber wenn ich den Eindruck hätte, es ist jetzt nicht okay, es war jetzt nur ein Hausarzt für mich, dachte ich, okay, du wirst ja nicht so oft krank. Und dann gehst du halt nicht hin, wenn es dir nicht gefällt. Also ich bin jetzt nicht so auch, dass ich bei meinem Arzt, bei einem einzigen Arzt bleibe, wenn er wirklich mir nicht gefällt und wenn ich mich da wirklich nicht wohlfühle, aus irgendwelchen Gründen, dann wechsle ich auch den Hausarzt. Aber meistens frage ich eher nach. Also frage ich die Leute, die selber Erfahrungen gemacht haben, oder mache ich auch meine Erfahrungen. Vielleicht kannst du nochmal vergleichend was zu deinen Eltern sagen. Also kann ich davon ausgehen, dass deine Eltern nach wie vor so die gleichen Ärzte haben wie zu Beginn ihrer Zeit hier in Deutschland? Oder, Sie sind halt auch sehr, leider sehr oft immer umgezogen. Ah, okay. Aber das wurde immer der Arzt im Dorf genommen, der Arzt, der am nächsten in der Nähe ist. Oder der Arzt, den wenn wirklich irgendwelche kurdische Frauen gesagt haben, ach, geh mal hin, der ist immer so nett zu den Ausländern und der ist dann... Der spricht immer so langsam mit uns, versucht, dass wir uns verstehen und ist auch mal bereit, einen Scherz zu machen. Oder wenn ein Arzt wusste, wo Kurdistan ist, war es auch schon okay. Wenn das jetzt Kurden sind und nicht Türken sind, war es auch okay. Also, die haben da jetzt nicht so einen hohen Anspruch. Nicht so einen Anspruch. Okay. Gut, also. Genau, das passt jetzt auch. Also wenn du bei einem Arzt bleibst oder den längerfristig konsultierst, was muss so ein Arzt haben, dass er für dich irgendwie für eine nächste Behandlung in Frage kommt? Also erstmal muss er mich als Mensch sehen, ne? Er ist nicht da einen Patienten vor sich. Und ein Blickkontakt muss schon stimmen, oder dass man halt wirklich die Hand gibt, dass Blickkontakt stimmt und dass man halt, es gibt auch Ärzte. Also mein alter Hausarzt hat gesagt, oh, wie geht's Ihnen denn? Und Sie waren ja schon lange nicht hier und wie läuft es jetzt mit Studium und so, dass man halt mal ein kurzes Plaudertchen halten kann. Aber wenn wir dann halt wirklich rübergehen, dass ich erzähle, oder gibt es erste, erzählen Sie mal, warum sind Sie heute hier oder wie geht es Ihnen denn und so. Also das ist wirklich, dass ich erstmal im Vordergrund stehe und dass auch mir, dass einfach eine freundliche Atmosphäre auch da ist, dass man weiß, okay, man ist jetzt irgendwie, dass es im nächsten Wartraum nicht jetzt der nächste Patient wartet und dass man hier halt schnell rauskommen muss, der wirklich Zeit hat. Also ein Arzt, der wirklich nach den Lebenssituationen, Lebensumfeld fragt, ne? Und wenn du krank bist, erzählst du das Leuten? Also gehst du damit offen um, dass du krank bist? Und wenn du mit Leuten redest, mit wem redest du über dein Gesundheitsbefinden? Ja, natürlich mit guten Freunden, Familienmitgliedern und guten Freunden. Dem Mama und Papa würde ich auch nicht alles erzählen, weil sich dann schnell Sorgen machen. Aber der Ehemann, die gute Freunde, aber ich bin auch jemand, der auch, ich bin ja, wenn ich auch dem Arbeitgeber dann sage, also wenn ich mich jetzt nicht gut fühle und nicht wohlfühle, dann sage ich das auch. Damit man jetzt nicht von mir eine hundertprozentige Leistung erwartet. Also wenn ich nicht wenn ich aus gesundheitlichen Gründen nicht leistungsbereit bin, damit gehe ich auch offen um.